überall, die müssen viel Zeit nehmen, um sich integriert zu fühlen. Und wenn du die Situation jetzt vergleichst mit, als du zu Hause warst, da war das wahrscheinlich ganz anders. Du hast Familie und Freunde und dann Beruf und Arbeit, dein Alltag. Wie würdest du deine Position da beschreiben in der Gesellschaft? Also wie hast du dich da gesehen? War das alles? Also jetzt im Vergleich zu hier. Hier, ja, wo ich in Kanada war, das war ein Punkt, ja, wo ich nicht mehr dort bleiben konnte. Mhm. Ja, aber außer das, ich war happy. Mhm. Ich war happy, ich hatte keine Probleme mit Geld. Kontakt mit den Leuten, das ist, wo ich von das, wo meine Wurzeln sind. Das ist was anderes, das kann nicht wie da in Berlin oder in Deutschland sein. Mhm. Ja. Und das heute ist die Frage, ich kenn, was ich böse komme, ja, ich bin böse. Ja, heutzutage, das ist, kann ich das nicht sagen. Ich kenne viele Sachen, ja, die ich nicht kannte in meiner Heimat. Also, ich weiß, wie es sozusagen und alles. Und das ist normal, wenn man sich verwandelt, mhm, in ein anderes Land geht, ja. Es gibt viel Verschiedenheit. Mhm. Und die Verschiedenheit muss man managieren. Mhm. Wo ich in meinem Land war, das war okay, wie gesagt, außer dieser Punkt, wo ich unbedingt nicht gesagt habe, ja, ich muss weg von dieser Land. Mhm. Ja. Und danach vielleicht zurück hier, um mich zu kämpfen gegen was ich nicht da bleiben könnte. Mhm. Verstehst du? Mhm. Ja. Aber das war okay. Beziehen mit den Leuten, du siehst deinen Neffe wachsen, du kommst halt mit beruflich zu arbeiten, du hast keine Wohnung, du bist halt das, du weißt schön, dass du was für dein Land tust. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwo anders gehen wollte. Oder ich möchte nur in einem anderen. Ich habe mich gut gefühlt. Und ja, finanziell, das war nicht der Grund. Die Beziehung, das war nicht der Grund, dass ich weg von meinem Land war. Aber mein Land war besser. Und was ich hier kenne, das ist ganz normal, ich kenne das nicht. Alleine zu sein, wie ein Dorf. Ja, und ja, ehrlich gesagt, das ist eine modern Gefängnis. Wir haben seit 2 oder 3 Monaten geendet. Aber vorher, das war, man darf nicht raus von Bayern. Erstmal von Ausflug, wir haben das geendet, raus von Bayern. Mhm. Jetzt man darf nicht raus von Deutschland. Jetzt man darf sich in ganz Deutschland bewegen. Mhm. Das kenne ich nicht in meinem Land. Wir können nicht sagen, okay, du darfst nicht von Dakar, ich wohne in der Hauptstadt von Senegal. Mhm. Ich darf nicht sagen, du darfst nicht raus von Dakar, wer kann nicht das sagen? Und ich hab Familie, die so von die Botschaft sehen und so eine Sachen, ja, das hat eine Influenz von afrikaner Mentalität, ja. Und das ist nicht gut, das ist nicht, was ich mag, aber das ist, so ist das in Senegal. Aber um deine Frage zu beantworten, ich würde sagen,